kommen wir, sonst gehen hält Spaß. Treffen wir uns hier in jeder Hand ein volles Glas, denn wir wollen heute so richtig Spaß. Genetwart, nein, das geht nicht hier bei jedem Glas. Genetwart, live und laut, jeder frei im Bierglas schaut. Ein Gläschen hier, ein Gläschen dort, die Stimmung ist gut. An jedem Ort, dass wir das fließt. Und keine Weiber, jeder von uns hat fette Leiber. Jedes Mal, das versteht sich hier bei jedem Glas. Jedes Himmel, live und laut, jeder frei ins Bierglas schaut. Dürfen hier nicht fehlen, doch wir lassen uns hier nicht vertreiben. Wir wollen uns Stimmung völlig stehlen, doch wir werden hier bis zum Ende bleiben. Genetwart, das versteht sich hier bei jedem Glas. Genetwart, live und laut, jeder frei. Ihr Glas schaut!